Ich bin heute und morgen beruflich in Frankfurt. Heute war ich mit Petra einem Restaurant. Das Schnitzel dort war sehr lecker. Danach waren wir im Städel Museum. Die Bilder waren wunderbar. Ich wohne in Hotel Europa. Möchtest du heute ein Bier trinken? Vielleicht in der Hotelbar? Ich bin im Hotel und lese einige Informationen über Frankfurt. Morgen präsentiere ich mein Projekt, danach fahre ich zurück nach Basel.